Raz, dwa, trzy, z Niemiec tu Warszawy. Do you wanna fuck with us? To sprawdź nas. Aha, teraz ja. Kraj dresiarzy ci się marzy, bo minie, ale to nie minie tak prędko. Sam ojciec dyrekta, protekta, powiedział niedawno, to już idzie wszędzie. Przez satelitę, te obrazy nieprzyzwoite. Straszne fazy, straszne plugastwa i zarazy. I kto nas obroni? Tylko Kalesonic skład. Killa Famila wchodzi w jego skład, to znaczy ja i mój brat. Żaden z nas nie jest gangsta, ani tym bardziej kryminalista. Rzecz jasna, lista, lista, lista przebojów. Polska scena dance i czy to ma sens? Nie, polski rap, czy to ma sens? Pewnie tak, rap polski, swojski, jak Mośląsk, Dąbrowski i słowiański. A Polska to zaiste chrześcijański kraj, baby don't you cry. Mój dziadek motherfucka należał do AK, ale teraz nie należy, bo leży w grobie. Czasem myślę sobie, co ja robię w tym kraju, ja tu żyję jak na haju. Raz, dwa, trzy, z Niemiec tu Warszawy. Do you wanna fuck with us? To sprawdź nas. Yeah. Check it, shine. Kill a familia versus kick shit, no, no. Ich bin doof, der von den Kicks, noch so fett, warm, noch so mal fett an. Und spätestens so sehe ich Kicks in meiner Kanne. Also wird zusammen gechillt und neue Tracks entstehen. Weil wir uns das vorgenommen haben, uns ganz oben sehen, ey. Wir scheißen auf das Underground, wir tun, weil wir nach vorne gehen. Könnt ihr das verstehen? Wenn nicht, dann ist das euer Problem. Yeah, Killer Familia, check das, ey, ey, ja, ey, Polen connected, ja, ja, Doge, der ist mein Name. Ich scheiß auf den Klamme, ich bin scharf wie ne Flex. Scheiß auf meine Ex, komm ich klar mit Specs. Hab Frauen Reflex, kein Komplex. Im Mathe auf ne Sex, so jung wie Jack. So als wie Backs, es geht, ich verhext. Das ist mein Text, ich scheiß Geschwätz. Ich reim geschätzt und niemals zuletzt. Ich beschäftige Fett, mich damals niemals zuletzt. Ja, mein Style ist gewischt und dabei immer ehrlich. Und in ziemlich schneller Zukunft bin ich Hip-Hop unentbehrlich. Na, wenn ich jetzt Cannabis schöne sein, ich rauch kein Gras. Ich muss mein Leben klar sehen, die Mädchen den beiden Freunden gegenüberstehen. Ich hab nix gegen Weed, jeder soll tun, was sie nie. Doch bin ich einer, der daraus die Konsequenzen zieht, ey. Cannabis, Peace, Weed, ey. Yeah. Germany, Poland, Connection.